armes, braves Weib. Ich muss nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. Wer steht mir dafür, dass eigener Mangel mich nicht einmal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen?